Auch Bruder Ernst Dietzel von der großen Landesloge von Deutschland meint, dass der Geist, der in uns wohnt, uns auffordert, einen künftigen Zustand nach dem Tode anzunehmen. Aber Bruder Dietzel ist seines Zeichens Hofgerichtsprediger und mag daher manchem nicht als vollwertiger Zeuge erscheinen. Die anderen aber, die man zitieren könnte, stehen zumeist schon im gegnerischen Lager. Dem Bruder Röver vom Royal York lebt der Verstorbene in seinen Taten fort, wenn längst sein irdisch Teil im Grabe ruht. Und Karl Traumner vom Eklektischen Bund, seines Zeichens Bankdirektor in Frankfurt am Main, stellt als unbestreitbare Tatsache fest, dass ein großer Teil der Freimaurer, gute, echte und hervorragende Brüder, nicht ganz von dem Glauben an Gott und an die Unsterblichkeit erfüllt seien. In einer Ansprache bei einer Meisterbeförderung lässt er zwar die Frage der Unsterblichkeit offen und die kirchliche Deutung gelten, bringt aber im Grunde genommen nur Dinge vor, die gegen diese Auffassung sprechen. Und Bruder Andreas Blank aus der Großloge Bayreuth weist die Maurer auf die Unsterblichkeit hin, die sie sich selbst verdienen können. Die kirchlichen Vorstellungen dagegen verwirft er. Es gibt kein Erwachen zu einem neuen, glücklicheren Leben. Bei manchen Logenschriftstellern wird daher auch die Freimaurerei dem Christentum scharf gegenübergestellt. So wendet sich Bruder Friedrich Will, Privatgelehrter in Erlangen und Eklektiker und Stuhlmeister der Loge zu den drei Zedern, gegen jene Lebensauffassung, die in der Erde nur ein Jammertal sehen und das Leben diesseits nur als eine Vorstufe für ein unbekanntes Jenseits betrachten möchte. Die freimaurerische Lehre hingegen, sagt Bruder Will, verlangt vom Einzelmenschen die höchste Ausbildung aller Gaben und Kräfte. Arbeit soll das Leben füllen und sie soll geleistet werden im Hinblick auf einen gemeinsamen großen Zweck. Ferner lehre die Freimaurerei, die Freuden des Lebens mit Mäßigkeit und Weisheit zu genießen, und die Befolgung dieser Lehre bringe eine gewisse Lebensfreudigkeit, einen freien, edlen Lebensgenuss mit sich, der über die Hässlichkeiten und schmerzvollen Ereignisse leichter hinwegkommen lasse. Das klingt soweit ganz schön und lässt sich hören. Es geht daraus hervor, dass die Freimaurerei eine Art Religion sein will, eine Humanitätsreligion, die sich gleich dem Christentum über die ganze Erde verbreiten soll. Damit ist naturgemäß Kampfstellung und Kampfansage verbunden. Treffend bemerkt daher Bruder Carlos von Gagan, der in der Loge seinerzeit eine hervorragende Stellung eingenommen hat, Religion und Freimaurerei sind kontradiktorische, also unvereinbare Begriffe. Und an einer anderen Stelle, mit jedem Ansturm gegen den Altar und jeder Zweifel an den religiösen Dogmen ist ein solcher, wird von jenem ein Steinchen abgebröckelt und schließlich muss er ganz zusammenstürzen. Wenn demgegenüber Bruder Milliam, der 25 Jahre Freimaurer war, uns beteuert, die Freimaurer dächten nicht im Entferntesten daran, irgendetwas gegen die Religion zu unternehmen, so ist zwar an seinem guten Glauben nicht zu zweifeln, aber doch festzustellen, dass Bruder Milliam nicht zu den Eingeweihten gehört. Er und viele Tausende seinesgleichen sind eben bloße Mitläufer, sie gehören zur Misera Contribuens Plebs, wissen zwar manche Einzelheiten und gewisse Äußerlichkeiten, zum Beispiel wie man das Halszeichen richtig macht, wie man klopft und wie man die Füße in den rechten Winkel stellt, aber der tiefere Sinn und Zweck der Maurerei ist ihnen zeitlebens unklar geblieben. Sehr bemerkenswert dagegen ist die Anschauung des Bruder Hiram, Deckname für Bruder Limousin de la Acacia. Er kurzerhand erklärt, die Freimaurerei sei die Gegenkirche und zwar schon seit 1723, also fast seit ihrer Gründung. La Acacia, Mai 1908, Nummer 65. Dass sich die Freimaurerei dem Christentum, nämlich dem Katholizismus, feindlich gegenüberstellt, ist das Selbstverständlichste von der Welt. Es ist ein Kampf um Sein oder Nichtsein für beide Teile, der Hass ist gegenseitig und nur die Form des Kampfes wechselt je nach Zeit, Ort und Stärke des Gegners. Unser Reich ist von dieser Welt, ruft Bruder Alexander Minz in seiner Festrede aus, gehalten in der Festarbeit der Großloge in Wien am 1. Juni 1919. Damit hat er den klaffenden Unterschied schärfer beleuchtet als irgendein anderer vor ihm. In Deutschland ist dieser Kampf weniger sichtbar. Erstens ist dort die Freimaurerei nahezu von allen Fesseln befreit, dann besitzt sie in ihren Reihen eine große Anzahl protestantischer Geistlicher, die in führender Stellung als Stuhlmeister usw. tätig sind. Endlich ist der Deutsche von ruhiger Gemütsart und sein Streben nach Selbstbestimmung und Geistesbefreiung ist durchaus verinnerlicht. Die Freimaurerei in Deutschland hat sicherlich einen stark religiösen Einschlag. Die freimaurerische Kunst soll nach Wilhelm Ohr das ganze Leben der menschlichen Seele von der Wiege bis zum Grabe mit allen Impulsen und Trieben umfassen, um in dieser Umfassung Wege zu höherer Sittlichkeit zu bieten und Menschen emporzuziehen, wie jede edle Kunst es tut. Daher umfasst sie selbstverständlich auch die Religion. Die Religion ist überall drin in der Symbolik, und wenn sie im Weltbaumeister-Symbol sozusagen eine besondere Betonung erfährt in einer Weise, die ans geistige Leben, und zwar an die Gottesidee streift, so ist das lediglich eine selbstverständliche Sache für den, der die maurerische Kunst recht versteht. Dagegen kann auch in Deutschland über den klaffenden Gegensatz zwischen Freimaurerei und Ultramontanismus nicht der geringste Zweifel bestehen. Sagt doch der freimaurerische Herold am 5. Dezember 1909, Nummer 45, wörtlich: Der Feind ist der Ultramontanismus, und seine Macht zu brechen, das ist ein Ziel, das des Schweißes aller Edlen wert ist.